M4. Unlimited. Unlimited am Mikrofon, aber nur kurz spricht DJ Functionist und mit mir am Mikrofon gegenüber Sianza. Hallo. Hallo. Ich bin ein Riesenfan von Radioprojekten und du bist da eine wichtige Person hinter dem Projekt Radio 80.000 in München. Genau, ich bin Teil des Teams hinter Radio 80.000 in München, ja. Ein Community-Online-Radio, das jetzt schon, wie lange gibt es uns schon? 9? Ja. Das ist lang, ich hätte gedacht so 5, aber... Ich glaube, letztes Jahr hatten wir 8-jähriges, ja. Ja, cool, ja. Also wer es noch nicht kennt, unbedingt mal reinhören, Radio 80.000 Online-Radio. Gerne. Freut mich, dass du hier bist. Du machst auch Sendungen dort? Ja, ich habe 2 Sendungen. Einmal meine Show, mit der ich angefangen habe, die Commitment Issues. Und die findet aber mittlerweile nur noch alle 2 Monate statt. Und jetzt mache ich jeden Mittwoch von 10 bis 12 die Morning Show. Weil reden ist toll. Sprichst du dann viel? Ich spreche sehr viel. Ich habe sogar Celebrity Gossip dabei jedes Mal. So. Und die Sendung ist einmal in der Woche? Die ist einmal in der Woche, genau. Werde ich mir anhören nächsten Mittwoch? Gerne. Und jetzt wollen wir über dich hören. Den Sound, den du hier jetzt bringen wirst in deinem Set, ist das so typisch Sianza? Ja. Gibt es das überhaupt? Also, gibt es das überhaupt? Ja. Ich hab gelesen, zwischen House und Disco bist du im Club? Im Club, ja. Mhm. Ich würde sagen, ja, das ist auf jeden Fall, ich identifiziere mich sehr mit dem, was ich jetzt gleich spielen werde. Okay, womit geht's los? Mit Silvester. Ah, Classic. Der Track heißt Somebody to Love Tonight. Schauen wir mal, was passiert, wenn du auf Play drückst. Ich freue mich auf dein Set. Sianza jetzt live in FM4 Unlimited. Enjoy. Thank you. die Janzer von Radio 80.000 München, live in FM4 Unlimited. Ihr wärmt euch sozusagen hier heute auf für die Party im Sass in Wien. Lo-Fi und Sianza. Aaron Richter, Werner Furi mit dir gemeinsam an den Decks. Um 11 geht's los. Und ich habe gerade erfahren, wir können Gästenlistenplätze hergeben, wenn ihr jetzt anruft. Unter 0800 226 996. Wenn ihr heute noch ins Sass wollt. 0800 226 996. Like a little bit. Raga, House, Soul, Hip Hop, Raga, Soul, House, Bling on, Hip Hop, Raga, House, Soul, Thank you. Magic in your touch, I just can't get enough. So listen to my groove. Show me how you move. Bass line keeps on pumping. My beats keep you jumping. Come on, I said, let me see you move on the dance floor. Can you feel my groove? Wir sind hier mit FM4 Unlimited. Sianza von Radio 80.000 in the Mix. Alles klar bei dir? Mir gefällt es super gut. Ja, es läuft heute holprig an. Findest du? Ja, tatsächlich. Super Selection jedenfalls. Dankeschön. Und wenn es euch gefällt oder ihr erst jetzt eindreht, fm4f.at/unlimited, da könnt ihr alles nochmal hören. Oder ab nach der Sendung demnächst dann alle Mixes auf fm4f.at/dance. Sianza dann später heute Nacht noch mit mehr Uptempo-Tunes als jetzt wahrscheinlich im Sass, richtig? Ja, tatsächlich. Ich glaube, später, jetzt gerade spiele ich mehr Chicago House, sehr deep. Und später wird es so ein bisschen fröhlicher, mehr ballroomiger, mehr soulful. Ich finde es eh jetzt auch ganz fröhlich. Es ist fröhlich. Ja. We'll be right back. the trouble? What's going on? What's because, happening? Honey, I'm in love. With who? Well, honey, I'm just gonna describe him to you. First of all, he's brown. He's just so brown. He got all that hair down past the shoulders. And he wears those Levi's. You know, the 501s. You know, you saw me with him on Friday at Sound Factory. Yeah, but I think I seen him on Saturday in the Sound Factory with a bunch of queens. What? Please, please, please. Don't tell me he's just turning out to be just like a queen. He's acting just like those queens. I wanna stay. DJ Sianza von Radio 80.000 aus München in dieser Stunde bei uns bei FM4 Unlimited zu Gast. Noch circa 15 Minuten. Dann geht der Abend auf FM4 weiter mit La Boom Deluxe, Docs Bollocks, Slack Hippie, sag ich nur. Floor. That's what we talking about. Everybody eyes is closed. Just see the crowd hooping to a fat jam. And just lose their mind. Jovan's back. Oh yeah. Revelation of dance music. Or shall I say revelation of the real underground. Like I said, I'm back. And it's on. Check it out. You think my kicks was hard back then? The future's ahead of you. That's right. It's on. Let's bring it back to the real underground sounds. When underground was real deep. And we're gonna bring it back into the 90s. 1999 is coming, y'all. Or shall I say it's here. In the year 2000, watch out. Ringing und taking us back into the times. Wir waren in den 80ern, in den 90ern, jetzt in diesem wunderbaren Set. Super Selection von Sianza. Hey! Hallo! Ui. Du lachst? Ich lache, weil ich mich freue auf später die Party im SAS in Wien. Mit genau. Lo-Fi. Genau, um 23 Uhr geht's los. Ich habe gehört, ich soll noch so einen Shoutout an die Familie Richter in Bayern geben. Schöne Grüße an alle, die uns in Bayern zuhören. Es sind einige, das weiß ich. Ah, tatsächlich. Yes. Ja, Grüße nach München, falls jemand aus München zuhört. Ja, und deine Sendung ist am Mittwoch die nächste, um 10 Uhr vormittags die Morning Show auf Radio 80.000. Genau, das ist eher Musik zum Aufstehen. Das hier ist Musik zum Tanzen. Ich wünsche eine schöne Zeit in Wien, eine gute Partynacht. Bis bald. Danke fürs Kommen. Vielen Dank für die Einladung. Ja, danke fürs Dasein. Ciao. In Kürze auf FM4, gleich geht's los in ein paar Minuten mit La Boom Deluxe, Dogs Bollocks von Slack Hippie. Macht den Anfang. Schöne Nacht und morgen feiert FM4 gemeinsam mit euch Geburtstag im Radio. Bis dann. Universal Dance Music is back. Let's talk about something that used to be a bit recent. Zanzibar. Crazy memories was in there, boy, I tell you. The vibe, you can't imagine. The atmosphere. Started all with us newbies. I'm gonna take homage to Tony Humphrey. Started me, I Jovan, Kerry Chandler, the Chevelles, the Dee Dee Braves, the Blaze. He put a lot of people out there on the map. So don't y'all forget. Now I wanna move this one along. Let's take it to New York City. Shelter. Kerry Chaos with the Shelter. Yeah. Freddie Sanders. Timmy Regisford. The Merlin Bob. Yeah, boy. The vibe is still there. I wanna go to another place where underground was like the place. Underground Network. Yeah. A lot of history in that place too. MAW. You put a lot of people on the map. Yeah, Sound Factory Bar. That's what we talking about. A lot of shows been happening over there. Up and downstairs. We can't forget the man that used to kick it downstairs. DJ Camacho. Yeah. We wanna bring that same fat vibe that each and three of one of them clubs used to have. The real underground is back. seid. Das ist eure Party, das ist unsere Party, das bringen wir euch jetzt durch das wundervolle Medium namens Radio. Yeah. Live vom FM4 Geburtstagsfest. Wir sind Cousins Like Shit. Wir von Mubara wünschen euch alles, alles Gute. Bei mir ist es cool, dass halt so viele Bands auf einmal da sind, die man halt gern hat. Wir sind Endless Wellness. Wir sind Freekind. Hier ist Fio. Bist du verliebt in die Idee? Moin, wir sind's. Matze. Den Geburtstag vom Radio zu feiern und halt einfach da zu sein. Die Live-Sendung vom FM4 Geburtstagsfest. Morgen ab 19 Uhr in deinem Radio. Wir bringen euch den FM4 Geburtstag direkt zu euch nach Hause.